Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich freue mich sehr und danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich euch heute hier in Berlin besuchen darf. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der jetzigen Zeit oder zur heutigen Zeit jemanden recht leitet für diese Tat. Deswegen, Alhamdulillah, ala hadhihi ni'ma. Wie ihr heute gesehen habt, ihr habt euch Alhamdulillah eingesetzt für die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala, für den Din. Und dieser Einsatz und diese Verantwortung ist eine Verantwortung, die auf jedem, auf der Schulter jedes Muslim, die jeder Muslim tragen muss. Diese Verantwortung tragt nicht oder nicht eine bestimmte Sorte von Muslimin oder ein bestimmter Mensch, so wie wenn wir sagen, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat die Aufgabe der Da'wah. Oder nur die Sahaba radiallahu alaihi haben die Aufgabe der Da'wah. Weil wenn das so wäre, dann hätte diese Botschaft, würde diese Botschaft aufhören mit dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder dann hätte diese Botschaft aufgehört mit dem Tod von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Oder Umar oder Uthman oder Ali radiallahu anhu. Aber diese Aufgabe, diese Arbeit übernimmt jeder Muslim, sobald er im Islam eintritt. Wenn einer La ilaha illallah, das Glaubensbekenntnis ausspricht, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ist das wie ein Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala, dass du Verantwortung gegenüber La ilaha illallah trägst. Und deswegen, die Gefährlichkeit in diesem Punkt ist, nicht, dass du, wal'iyadu billah, la ilaha illallah, verratest. Das ist ein großer Problem. Und deswegen, liebe Geschwister, wir müssen jedes Mal über dieses Thema sprechen, damit wir wissen, was für eine Aufgabe wir haben und was für eine Verantwortung wir tragen. Wir müssen uns damit erinnern, dass wir eine Verantwortung gegenüber la ilaha illallah haben. Dass wir einen Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala haben. Dass wir einen Vertrag mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit den Sahaba ridwanullahi alaihim, die uns den Islam gebracht haben. Warum seid ihr heute Muslime? Warum sind wir Muslime im Maghrib? Warum sind die Muslime in der Türkei Muslime? Warum sind die Muslime im Kaukas Muslime? Warum sind die Muslime in Indonesien Muslime? Warum? Hätten die Sahaba ridwanullahi alaihim geschlafen, dann wären wir wal'iyadu billahi kuffar. Dann wären wir kuffar, wal'iyadu billah. Dann werden wir auf dem Weg sein in die Hölle, wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Deswegen müssen wir immer wieder damit erinnern, wir haben eine Verantwortung. Wir haben einen Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala abgeschlossen. Unsere Zugehörigkeit zu dieser Religion verpflichtet uns, für diese Religion zu arbeiten. Je nachdem, wie dein Wissensstand ist. Und der andere Punkt ist auch, liebe Geschwister, dass wir diese Verantwortung nicht, dass wir nicht denken dürfen, dass diese Verantwortung nur auf eine bestimmte Art und Sorte von Menschen lastet. Dass sie zum Beispiel nur auf die Gelehrten lastet. Oder dass sie zum Beispiel nur auf die Leute mit Bart lastet. Oder nur auf die Leute, die reich sind, lastet. Oder nur auf die Araber lastet. So ist das nicht. So darf es nicht sein. Und deswegen, inshallah ta'ala, ich werde nicht lange bei Allah ta'ala sprechen. Ich werde zwei Beispiele geben. Für den Verständnis der Sahaba, radhiyallahu alayhim, dieser Verantwortung gegenüber la ilaha illallah. Und ihrer Zugehörigkeit zum Islam. Al-Sahabi al-Jalil, ein Sahabi heißt Al-Tufail ibn Amr al-Dawsi, radhiyallahu anhu, arda. Dieser Sahabi, radhiyallahu anhu, ist nach Mekka gekommen. Die Qurayshiten früher, die Araber, sind alle immer auch früher in der Jahiliya nach Mekka gekommen, um zu pilgern auch. Und er ist gekommen nach Mekka. Und wie zu jeder Zeit, liebe Geschwister, ich sage euch immer nur, die Menschen, die Personen ändern sich. Die Methoden bleiben dieselben. Aber die Personen, die Tyrannen und die Leute der Unwahrheit, nur diese Marionetten ändern sich. Aber die Methoden sind dieselben, zu jeder Zeit und zu jedem Ort. Al-Haqq und Al-Batil bleibt immer ein Konflikt bis Yawm al-Qiyam. Damals, als Tufayl ibn Amr al-Dawsi, radiallahu anhu, gekommen ist, nach Mekka, in Mekka war, wie kann man heutzutage sagen, Notsituation. Alarmstufe rot. Warum? Wegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guck mal, heutzutage, jetzt in den letzten Wochen, war Alarmstufe rot wegen was? Wegen Koran. Subhanallah. Guck mal, damals Alarmstufe rot wegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warum? Was hat dieser Mensch? Was ist das? Was macht ihn gefährlich? Was ihn gefährlich macht, ist, dass er sagt, es gibt keinen, der anbetungswürdig ist, außer Allah, und ich bin sein Gesandter. Dass er alles leugnet und nur an Allah alleine glaubt. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Das ist seine Botschaft. Und deswegen, alle Soldaten von Batin waren in Bereitschaft. Die fangen die Leute auf. Wenn Leute, neue Leute in Mekka reinkommen, sie fangen sie auf und warnen sie. Passt auf, hier ist einer, der ist... Seine Wörter, die er spricht, sind Magie. Und sie trennen zwischen dem Vater und dem Sohn. Und, und zwischen den Brüdern. Und zwischen dem Sohn und seiner Mutter. Also, nehmt euch in Acht, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Ich gebe euch nur Parallelen, subhanallah, und lernt. Heutzutage sagen sie, wir haben kein Problem mit dem Koran, aber wir haben ein Problem mit denen dahinter. Sie wollen Leute rekrutieren, subhanallah. Guck mal, was für Lügen sie verbreiten, um Leuten Angst zu machen. Dieser Sahabi, radiallahu anhu, arda, kommt und natürlich kriegt Angst und Schock. Oh, wer ist das? So gefährlich? So, ist das so schlimm? Und denkt sich, er hat keinen anderen Ausweg, außer, dass er sich Watte nimmt und in seinem Ohr reinsteckt, damit ihn nichts berührt von der Botschaft der Wahrheit. Allahu Akbar. Tut Watte rein und sagt, damit nichts in meinem